Es ist 21 Uhr, wir haben den 20. Juni 2012 und heute ist Mittwoch, nicht Dienstag, aber hier ist eure Reise ins Elektroland. Heute über Radio Grenzfall Elektro at Laserstar Radio und also live und später dann natürlich wieder auf radiotalentfabrik.de, also radio-talentfabrik.de. Und hier ist euer Kamo Romakanski aus dem Studio Wedding und ich habe heute Gäste hier. Wieder mal Gäste, ich mache das ja gerne mit den Gästen und heute habe ich Gäste aus dem schönsten Bundesland der Welt. Hallo Rio! Hallo, Kamur, aus dem Saarland hier, um Couscous zu schauen, morgen um 21.06. im Berghain. Aha, ihr wollt also Couscous live sehen? Ja, ich sehe schon, der andere Akadash hat irgendwie wenig Bock auf Mikrofonsprache, ist aber gar kein Problem. Ich kann die Stimmung zum Siedepunkt schweigen. Er kann die Stimmung zum Siedepunkt schweigen. Da fange ich schon an zu lispeln. So, also ihr geht morgen ins Bergheim Couscous sehen. Das ist ja eigentlich, also ihr kommt von Saarbrücken oder aus dem Saarland hierher. Das ist doch eine lange Reise. Wie lange wart ihr unterwegs? Gute Frage. Du meinst mit dem Zug bestimmt, gell? Ja, genau. Ja, wie lange waren es? 8 Stunden. 8,5 Stunden, okay, ich hoffe, ihr seid gut angekommen. Na klar, ihr seid gut angekommen, denn ich darf euch ja beherbergen für die nächsten Tage. Da erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr in Berlin seid. Wir haben vorhin schon so eine kleine Tour gemacht durch die Stadt. Rio, was ist das erste Mal in Berlin, ne? Ja, das allererste Mal. Ich bin sozusagen kapitoltechnisch defloriert worden, genau. Ja, das finde ich schon mal sehr interessant. Und wir haben heute eine richtig gute Tour gemacht. Wir sind nämlich vom Hauptbahnhof übers Brandenburger Tor zum Alex gelaufen. Ja, und es hat gepisst, ne? Es hat richtig ekelhaft geregnet hier. Ja, gepisst wie eine Kuh, wenn sie schifft, ne? Da hast du mir also schön mal Regen mitgebracht. Ja, ihr Lieben, also wie ihr mitbekommen habt, ich habe heute Gäste hier und aufgrund dessen ist auch ein Schwerpunkt unserer Thematik heute Couscous, also für alle, die in Berlin leben, morgen im Bergheim. Ich glaube ab 21 Uhr geht's los, ne? 21 Uhr bis 0 Uhr laut Facebook, genau. Laut Facebook ab 21 Uhr. Ich weiß gar nicht, ob es noch Karten gibt, aber wenn jemand noch Zeit und Geld hat, 25 Euro haben die Jungs bezahlt, ich kann es nur empfehlen. Ich würde gerne auch dorthin gehen, aber ich habe leider morgen Hausverbot im Bergheim. Nein, Spaß beiseite. Ich habe morgen eine Lesung im Art Room. Mache ich auch mal gerade Werbung für mich, also in der Karl-Liebknecht-Straße im Berlin-Carré. Da könnt ihr mich morgen live und direkt mit anderen Künstlern hören und sehen. Übrigens auch Wolfgang Endlers ist auch dabei. Wer sich erinnert, ich habe mit dem mal eine Lesung gehalten in Neukölln bei den Linken. Also ich denke, das wird ein richtig lustiger Abend für die, die Lyrik wollen und die, die Musik wollen, kann ich nur empfehlen. Was wollen wir empfehlen? Couscous. Couscous, genau. Ja, da muss ich auch nochmal sagen, sorry Leute, für all die Fans, die gestern vergeblich auf die Radiosendung gewartet haben. Ich habe mich nun mal irgendwie anderweitig, musste erst arbeiten und danach bin ich mit meiner Liebsten, genau, ihr wisst, wie ich meine so. Ich will das genau hören jetzt. Er möchte das genau hören. Naja, ich habe mich frisch verliebt und von daher hab ein bisschen Nachsehen. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man frisch verliebt ist, dann vergisst man manchmal die Zeit. Und auch an dieser Stelle herzliche Grüße an meinen Schatz, an meine Sonne. Ja, so viel dazu. Im Moment hört ihr, ich hoffe, ihr hört es überhaupt und dass wir das nicht alles total überspielen, Caribou mit San. Und ich denke, jetzt gibt es noch 3 Minuten davon und ich bin erstmal raus und wir wünschen euch viel Spaß. Ja, das erstmal davon. Wir melden uns auf jeden Fall wieder. So schaut's aus. Tschüssi.

Ja, da hat mich der Rio gerade auf einen interessanten Gedanken gebracht. Obwohl Radios eckig sind, kommt da Rundfunk raus. Okay, das ist ein tiefer Witz, aber egal. Wir hören gerade Gorillaz mit Clint Eastwood. Und du bist der Hammer, Rio. Danach kommt jetzt erstmal Moon Boutica mit Tonight. Song, den ich auch noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Ja, es hat sich Rio hat den, genau, und er feiert jetzt schon. Also ich würde mal sagen, spielen wir mal gleich los. Ich habe gehört, dass es ein bisschen alles übersteuert. Ich denke, dass es möglich ist, dass es an dem Radio Nomi-Ding liegt. Ich hoffe, oder ich bin mir fast sicher, dass dann der Post, der Podcast später bei Radio Talentfabrik deutlich bessere Qualität rüberbringt. Naja, wir können es nicht ändern. Ja, ne? Aber wir würden sagen, wir freuen uns jetzt auf Moon Boutica mit Tonight und hoffen, dass der Sound jetzt endlich rüberkommt, so wie wir ihn gewohnt sind, nämlich ordentlich elektrisch und heiß. das war jetzt mal richtig hart. Moon Boutiquer mit Tonight. Und wir machen eigentlich auch gleich mal richtig gut weiter mit The Chemical Brothers und Saturate. Thank you. walk side by side. On the water we walk religiously. On the water we talk seriously. I'm no Jesus. Ghost. Das waren noch Zeiten, oder gesagt, das waren noch Zeiten, denn das Lied kommt aus dem Jahre 1997, aus den Anfängen von GusGus. Paar Informationen zu der Gruppe. Ich habe ja schon mal einiges von GusGus gespielt. GusGus ist übrigens aus Reykjavik, eine Compilation, ein Musikprojekt, welches wechselnde Zusammensetzungen und Stilbrüche kennzeichnet. Ja, Mitglieder momentan sind Daniel August Haraldson, Daniel August Haraldson, Stephen Stefferenson, Birgi, oh Gott, dieser Name, Poreinson, ja, und da kommt gerade ein Hund ins Studio rein, na hallo. Ja, wir sind ja hier live im Wedding, die Tür ist offen, die Nachbarn gucken auch mal rein, was passiert hier in Berlin. Im Moment hört ihr jetzt erstmal zur Abkühlung Talks, Paramedic and Me. Und danach geht es auch gleich weiter mit dem nächsten GusGus-Song, und zwar If You Don't Jump Your English. Auch ein ziemlich fetter Song, oder? total. Geht auch wieder 10 Minuten, das heißt, zieht's euch einfach rein. Hier nochmal kurz Werbung gemacht, also morgen 21 Uhr Bergheim, 25 Euro Gus live, ich meine mal ohne Scheiß, 25 Euro. Man bezahlt heute mittlerweile 150 Euro, wenn man die olle Madonna, ich meine, wer will schon eine alte Frau auf der Bühne rumwackeln sehen, aber nur mal so zur Relation und dann könnt ihr morgen für 25 Euro Gus live sehen oder auch nicht, wie ihr Bock habt. Hier könnt ihr es auf jeden Fall komplett kostenlos hören auf radiotalentfabrik.de beziehungsweise im Moment ja über Grenzfall Elektro at Laserstar Radio, eurer Reise ins Elektroland mit mir, Kamur Romakanski. Und dann klingelt das Telefon. Das ist alles live. soul, one soul. Two in the jacket, one soul. I wanna be a freak. I wanna be a freak. I wanna be a freak. I wanna be a freak. We'll be right back. für eine geile Symbiose. Deepish Mode und Trente Möller mit Wrong, also Trente Möller Club Remix von Wrong, Deepish Mode, ein super, super Song. Und davor habt ihr einen weiteren Titel gehört von Guskus, If You Don't Jump Your English. Glaube ich, habe ich aber schon angekündigt. Whatever, ist auch egal. Es geht jetzt weiter mit einem weiteren großartigen Act der elektronischen Musik aus den 80ern. Kraftwerk mit Neonlicht aus dem Album oder von dem Album Mensch Maschine. Ich habe gehört, du hast auch schon Kraftwerk gehört damals, ne? Ja, da war ich so circa 8-9 Jahre, ja. Ach ja, da war er noch jung und gut aussehend, heute ist er nur noch und. Hier kommt Kraftwerk mit Neonlicht. Thank you. So, und jetzt möchte ich dem lieben Rio, meinem Studiogast, einen Interpreten vorstellen, einen Künstler, Kit Clayton, mit Inapicipilli. Ihr wisst ja, ich bin Sprachlegastheniker, also entschuldigt, wenn ich das wieder mal richtig falsch ausgesprochen habe. Genau, also Rio, hier kommt Kit Clayton. Viel Spaß damit. Ja, Dankeschön, sau geil. Ich spreche überhaupt nicht gerne rein in Songs, aber jetzt muss ich nochmal kurz, oh Mann, Kit Clayton, ja, Toni, das war noch Zeiten, schöne Grüße an dich und in Gedanken saß ich gerade in der Blumenstraße, Anfang des letzten Jahrtausends, dieses Jahrtausends und ne, du weißt Bescheid. Hier geht es jetzt erstmal weiter mit einem weiteren Track von Gus Gus und zwar, welcher kommt jetzt? Barry. Du weißt nicht, von wann der ist, oder? 97. Na, da sieht er. 97, Gus Gus, Barry kommt jetzt. Mhm. Oh, hi darling, I guess I'm just too late. Well, pleasant dreams. Kitchen floor. Ja, und auch wieder das ein Song aus dem Jahre 1997. Irgendwie sind wir heute in den 90ern, 97ern eingeblieben. Die Phrase oder Die Face mit Little Company von dem Album The Tuner's Gravity. Genau, also der geübte Zuhörer unserer Sendung, der kennt das, der weiß, dass ich das schon mal gespielt habe. Also nicht jetzt Little Company, aber Die Face. Der nächste Titel, der jetzt kommt, den habe ich schon mal gespielt. Wankelmut mit One Day. Ein ziemlich cooler Song. Weiß gar nicht, woher Wankelmut kommt. Mal schauen, ich recherchiere gleich mal und sag's euch. Ansonsten, tja, bin ich jetzt mal ruhig und gebe euch ein bisschen Wankelmut aufs Ohr. Ach ja, und noch eine Sache. Upgrade your life. old, oh baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old, oh baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old, oh baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Geilen, geilen Techno-Citizens da draußen. Das war Wankelmut mit One Day, ein wirklich derber, derber Track. Ich kann euch nur empfehlen, hört euch Wankelmut an, kriegt ihr über Soundcloud, kommt ihr an ihn ran. Und ich denke, bei Facebook gibt's da auch was, also merkt euch einfach diesen Namen. Wir werden noch viel, viel von den Jungs hören oder der Compilation. Ich habe noch nicht so viel rausgefunden, wer das ist und wo die herkommen, aber auch das werde ich für euch noch machen. Ja, so viel habe ich jetzt geredet und wir kommen jetzt wieder zu unserem nächsten Gus-Gus-Hit, Hit sage ich, und zwar ist das Polly Yesterday. Genau, ne? Und dann sage ich nochmal, danke, dass du da bist, Rio, schön. Ja, danke Ralf für Unterkunft, ne? Für die schöne Einführung in Berlin hier, für die etwas extraordinäre Touri-Tour. Gerne, gerne, gerne. Ja, gute Akadash sind mir immer willkommen, von daher, genau. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von dem anderen, von Ruven. Ruven, sag doch nochmal unseren Zuhörern auf Wiederhören. Tschüss. War mir eine Ehre. Ja, alles klar. Somit geht der andere bleibt. Und wir haben noch eine halbe Stunde hier. Die werden wir noch ganz gut füllen mit schöner Musik. Natürlich mit was sonst. Gut, ich bin jetzt erstmal wieder raus aus dem Gespräch hier und gebe ab an Gus-Gus mit, ich wiederhole es nochmal gerne, Polly Yesterday. They tried to rain, she couldn't reach high. They say So, jetzt kommt zur Abwechslung etwas für all die Depressiven da unter uns. Musik zur richtig guten Laune aus Frankreich. Menelik mit Phänomenelik. Yeah, französischer Hip-Hop ist auch irgendwie Elektro. Viel Spaß damit. Comme un glaçon qui glisse sur ton corps, je semble froid, puis fond, tu m'as envoûté dès lors par les pores de la peau, H2O s'infiltre. Des niaiseries rabâchées, je constitue le filtre. Quand la foule s'enflamme et par ses flammes me lèche, je m'évapore, mais le jus jamais ne s'assèche. Le son coule, coule, me donne de l'aval. Mes paroles noires, des croyances ancestrales. Fluide, le griot est ton micro. Il émerge du troupeau et relève le niveau. Liquide, MNLK est à flot. Je prends la vie en course, contemplant les ruisseaux dont je suis la source. Je me joue d'être de la vague. Je suis l'ouragan qui avec son œil t'alpague. D'huile ou démonté c'est comme la mer. Je viens des abysses, c'est là que la magie s'opère. Menelik est là, le damier est là. Quoi qu'il en soit, l'eau est toujours là. Hey, dans certains coins du globe très cher on paye. Pour vivre, survivre, ma fluidité se monnaie. Je réfléchis, on n'attend pas, je tombe comme la pluie. Je suis le trottoir qui la nuit parce qu'on a sous lui. Le débile, la mélodie du flow m'a plu. Le travail a su m'aider à conserver le flux. Comme le blic blac de l'eau sur le sol claque quand il pleut. Le flop flop du pied dans une plaque me rend heureux. Von Frankreich jetzt direkt nach Deutschland und zwar von Menelik zu Herr von Grau. Ja, genau. Wer sagt, dass nichts wäre zu nichts nütze, ist ein Nichtsnutz, der sich seiner Nichtigkeit unnützerweise nicht bewusst ist. Das Nichts bewusst zu nutzen, in dem Bewusstsein nichts zu wissen und zu nützen, ist der wahre Wert des Wissens um das Nichts. Nicht nur deswegen ist weiß die Gesamtheit aller Farben, von denen man weiß oder zu wissen glaubt. Der Ausspruch, ich weiß, lässt uns wissen, dass das Wissen weiß ist, nicht grün. Die Grünen grübeln gründlich über ihre Gründungsabsichten aus Absicht. Absicht. Vom Augenblick der visuellen Erkenntnis an. Erkenntnis. nicht Sie-Kenntnis. Erholung, nicht Sie-Holung. Erbrechen, nicht Sie-Brechen. Der Junge, das Mädchen, Sexisten-Scheiße. Echt mal normal. Normalerweise nützen niedere Nebensächlichkeiten nur nichts mehr. Diese eine Macke, die Pappe, das Ticket, der Kaffee, der Drang, das Verlangen. Verbindung. Thank you. Schöneres wie gute elektronische Musik? Ich weiß es nicht, außer natürlich die Liebe. Die Liebe ist immer das Schönste, was wir so erfahren können. Ja, okay, es gibt was Schöneres. Aber ansonsten, es ist doch wirklich ein herrliches Gefühl, mit der elektronischen Musik zusammen zu sein. Ich werde ein bisschen länger machen heute, denn da ist mir noch ein Musikwunsch reingekommen. Und ja, von daher wird es jetzt so sein, dass wir jetzt erstmal nach Romeo Foxtrot Memories den Song Marion Clouds, Mark Herman und Fabian Reichelt bringen. Anschließend gibt es zwei Songs von Gus, Nummer 1 Within You und danach Mile Flowers und dann noch ein Track zur Überleitung und dann mein Outro mit einem fetten Song, den sich der Toni Latenz gewünscht hat und ja, da gibt es dann auch noch schöne Grüße, die werde ich dann aber erst ausrichten, wenn es soweit ist. Also Leute, jetzt geht's erstmal hier weiter mit Marion Clouds, Marek Hammond und Fabian Reichelt. We are stars. We Thank you.

Gott starb in Budapest. O-Ton, heute bekannt unter Tony Latenz. Ihr wisst ja, schall-netlabel.com, der Akadash von mir. Hab mir gerade geschrieben, dass es damals in der Moltke-Straße entstanden. Ich weiß gar nicht in welchem Jahr. 2000 und irgendwas. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch gut, als ich das Lied das erste Mal gehört habe. Damals erschienen auf der Rentner Records Grobmotoriker. Da gab es auch sogar eine CD mit Video und so. So, ja, ihr Lieben, wir sind jetzt so gut wie am Ende angekommen. Wir haben, ja, gut 2 Stunden und 20 Minuten schon mal fast voll. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei meinem letztlich noch übrig gebliebenen Studiogast, Rio. Danke, dass du da warst. Ja, ich bedanke mich auch. Es ist mir immer wieder eine Ehre, als eingezogener Saarländer hier in Berlin etwas Entwicklungshilfe betreiben zu dürfen. Ja, das hast du getan. Ich muss aber sagen, Rio hat ja auch einige gute Tracks hier mit ausgesucht. Das heißt, es war sozusagen eine Berlin-saarländische Co-Produktion, sagen wir mal in dem Sinn, hier aus dem Studio Wedding. Ja, ich möchte noch mal kurz erwähnen, wo mir gerade eingefallen ist. Ihr habt ja jetzt gerade einen Track von O-Ton gehört, also von Tony Latenz. Den könnt ihr bald hier in Berlin erleben. Wir sind ja fest in den Vorbereitungen für unsere BGE-Lobbyparade. Was da heißt, da werden wir dann mit ein paar Wagen, wir wissen noch nicht, wie viel es werden, aber es sind auf jeden Fall mehr wie 3, werden sich immer mehr Leute anmelden. Da werden wir definitiv dann durch Berlin fahren, Route ist auch schon bekannt, etc. pp. Ja, und Toni wird da auch auf einem Wagen zu hören sein. Guck mal auch, dass er Abschlusskundgebung, Siegessäule und so. Naja, lasst euch einfach überraschen. Ich bin froh, dass das heute so gut geklappt hat über Grenzfall Elektro at Laserstar Radio. Denke, nächste Woche werde ich das genauso wieder machen, damit einfach der Live-Charakter bleibt. Wie lange das über Radio Nomi, also über diesen Sender geht, weiß ich nicht. Ihr könnt mir ja helfen und einfach den fleißig einschalten, denn ich muss eigentlich sehr viele Stunden zusammenkriegen, damit der Sender bleibt. Läuft immer gute elektronische und auch jazzige Musik. Da könnt ihr mal reinhören. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt mal langsam Feierabend, mache halt noch ein Schwätzchen mit Rio und dann werde ich auch nach Hause fahren. Jetzt sage ich echt nach Hause fahren, also ja genau, nach Hause fahren, mich hinlegen und ja, die Nacht genießen. Rio bleibt hier im Studio. Ja, was bleibt noch zu sagen? Möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße alle Berliner Elektrofreaks und natürlich auch zu Hause die Leute aus der Unsichtbar. Ganz klar, bester Laden im Südwesten, weiß doch jeder mittlerweile. Und ja, war mir eine Ehre, eine Freude, gute Nacht. Cool, ja, also so viel von Rio, da schließe ich mich an. Ich grüße auch mal die Leute aus Saarbrücken, überhaupt im Saarland, denn da habe ich ja eine kleine, große Fan-Community. Finde ich auch sehr schön, dass ihr mir so treu die Stange haltet. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben jetzt noch nach diesem Lied, ihr hört gerade im Hintergrund Fluxus, es ist egal, aber. Und danach gibt es noch einen Wunsch von Tony Latenz. Und zwar gibt es da Notorious B.I.G. Gim the Lot. Und er grüßt damit Gott oder Allah Akbar, wen auch immer. Auf jeden Fall grüßt er. Und das finde ich sehr nett. Ja, Leute, ich würde sagen, wir hören jetzt noch den Rest von Fluxus leer und dann könnt ihr noch Notorious B.I.G. hören und dann sind wir auch schon fertig mit der heutigen Reise ins Elektroland eurer wundervollen Welt der elektronischen Musik. Ja, Romakanski ist wundervoller Welt der elektronischen Musik. Hier auf Radio, auf Grenzfall Elektro, beziehungsweise auf radio-talentfabrik.de als Podcast, wird dann wohl am Donnerstag, eingestellt. Ich hoffe, dass Martin das dann auch hinkriegt. Gut, soweit dazu und ich wünsche euch allen eine gesegnete Nacht und bis nächste Woche dann, euer Kamur. 2 point blank, a motherfucker short of time. That's my word. Nigga even try to vote God. Have his mother sing it, it's so hard. Yes, love, love your fucking attitude. Because the nigga play pussy, that's the nigga that's getting screwed and bruised up from the pistol whipping. What's on the neck from the necklace stripping. Then I'm dipping up the block and I'm robbing bitches too. Up the hell in bones and bamboos. I wouldn't give a fuck if you hit him. Give me the baby ring and the number one mom pendant. I slap a nigga like Shaquille. Shit is real. When it's time to eat a meal, I rob and steal. His mom still can't give me shit. So for the bread and butter, I leave niggas in the gutter. Words to mother, I'm dangerous. Crazier than a bag of fucking angel dust. When I bust my gas, motherfuckers take jerk ass. I'm all back and a dime sack. Where the paper at? Nice dream.